Hier melden sich Bölle, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen. So eine saftige Kellerei war das. Dabei ist Klaus sicher 15 Pfund schwerer als Kemal. Und viel größer ist er auch. Welcher Klaus? Meinst du den, der früher in Bonus und meiner Klasse war? Den hat der kleine Kemal vertrimmt? Ja, und ich kann euch sagen, wie jemanden, der so friedlich ist wie Kemal, hat er ganz schön zugeschlagen. Er ist aber auch lange genug gequält worden von Klaus und seinem dämlichen Freund Jürgen. Ach, der macht aus lauter Anhänglichkeit auch die 8. Klasse nochmal. Das ist ein unangenehmer Knabe, sag ich dir. Mit den beiden habt ihr wirklich nichts Gutes von uns übernommen. Du meinst nicht vielleicht nicht? Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand. Misch dich am besten nicht in Gespräche, die dich nichts angehen. Halt bloß den Rand, du langer Lulatsch. Es ist dort oben eigentlich sehr kalt, du komischer Igel. Hey Klaus, dein Auge müssen wir mal mit Wasser in Berührung bringen. Sonst wird es blau. Dieser dreckige Kanacke hat dich ja ganz schön untergekriegt. Hätte mir auch helfen können. Naja, wollte ich ja. Daran hat mich der dicke Bömmel und diese Delfinziege gehindert. Weißt du, was sie gesagt haben? Hm? Dein Freund soll ruhig die Prügel beziehen, die er schon lange verdient hat. Ja, die scheinen diesen Türken auch noch zu mögen. Gut gemacht, Kemal. Jetzt wirst du vor ihnen bestimmt Ruhe haben. Total ausgepumpt steht Kemal Yurtigür auf dem Schulhof. Traurig schüttelt er nach Claudias Aufmunterung den Kopf. Ein dicker Kloß sitzt ihm im Hals. Bald hören Michael und Bohne, ebenso wie Kemals Klassenkameraden Claudia und Bömmel, von dem Jungen, was ihn bedrückt. Vor 4 Monaten ist er mit seiner Familie hierher gezogen. Es ist eine glückliche Familie und der Vater hat einen verantwortungsvollen Posten in einem großen Werk. Alles könnte gut sein, wenn nicht Klaus und Jürgen das Ziel hätten, Kemal aus der Klasse und von der Schule zu ekeln. So, Kemal, nun wollen wir die Sache mal in die Hand nehmen. Jetzt gehen wir zusammen in die Klasse, wir drei. Ja, komm, Kemal. Das ist sehr freundlich. In der folgenden Deutschstunde, die von Direktor Becker, dem Vater von Claudia und Bohne, gehalten wurde, half Claudia Kemal, mit der komplizierten Grammatik zurechtzukommen. Am Ende der Stunde hatte der junge Türke zum ersten Mal das Gefühl, es doch schaffen zu können. In der nächsten Stunde meldet sich plötzlich Klaus bei Studienrätin Keller. Ich vermisse meinen Füller mit der Goldfeder. Hast du auch genau nachgeschaut? Vielleicht hast du ihn zu Hause gelassen. Ich an deiner Stelle würde mal bei dem Kanacken nachsehen. Du solltest dein ungewaschenes Maul halten. Man spricht keine so schwerwiegenden Verdächtigungen aus, ohne sie auch beweisen zu können. Na, nichts leichter als das. Wir können ja seine Schultasche untersuchen. Ruhe mal! Ich verbiete euch allen, so leichtfertig mit schwerwiegenden Anschuldigungen umzugehen. Kemal, ich weiß, dass es nicht stimmt, was Jürgen gesagt hat. Aber würdest du, um allen Verdächtigungen zuvorzukommen, freiwillig deine Tasche leeren? Natürlich. Ein Rosenkranz hat er dabei. Betschwester. Hey, und das Etui? Kemal öffnet bereitwillig sein Schreibetui und zeigt es vor. Nichts. Dann nimmt es Jürgen und zieht aus dem Zwischenraum zwischen Leder und Futter den Füller von Klaus hervor. Der junge Türke weicht entsetzt zurück. Nein, nein! Mein Füller! Na, was sagst du nun, du Dieb? Ich nichts weiß! Claudia und Bömmel sehen das Gesicht des neuen Freundes und wissen, Kemal lügt nicht. Sie sehen auch das hämische Grinsen von Klaus und Jürgen. Du Bömmel! Die beiden waren schon in der Klasse, als wir noch von der Pause kamen. Erinnerst du dich? Halt! Nun seid doch endlich mal still! Lasst Kemal erst einmal zu Wort kommen. Er soll gestehen, der Dieb. Wir wollen keinen Dieb in der Klasse. Ruhe! Kemal, hast du diesen Federhalter vielleicht gefunden und eingesteckt und hinterher vergessen, den Fund zu melden? Ich hab es nie gesehen, nie angerührt. Ich kenne es nicht. Aha, das kannst du deiner Großmutter erzählen. Stopp mal bitte. Frau Kollegin, diese Diskussion war ja laut genug. Ich habe sie von draußen gehört. Bitte sichern Sie den Füller. Herhören. Wenn Kemal unschuldig ist, dann werden wir seine Fingerabdrücke nicht auf dem Federhalter finden. Prima, großer Häuptling. Oh, entschuldige. Wir sollten uns mal um Jürgen kümmern. Hey, hey, was soll das? Hab ich den Füller geklaut oder was? Nun, ich würde auf alle Fälle nachsehen, ob nicht deine Fingerabdrücke auf dem Schreiber sind. Du wusstest mir zu gut in Kemals Etui Bescheid. Wir werden sehen. Danke, Frau Kollegin. Auf alle Fälle bitte ich mir Ruhe aus und dass ihr schleunigst heimgeht. Der Schultag ist zu Ende und bevor nicht alle Untersuchungen abgeschlossen sind, hat hier niemand einen seiner Mitschüler Dieb zu nennen. Komm, Kemal, du fährst doch immer mit demselben Bus wie wir. Geh mit uns. Was ist? Ihr seht ja so aufgeregt aus. Seid ihr etwa reingefallen in Englisch? Ach was, warte, bis wir im Bus sind. Dann erzähl mir, was los war. Die Wohnung von Kemals Eltern liegt in einem Hochhaus in der Nähe der Papageiensiedlung, in der die Funkfüchse wohnen. In der hintersten Ecke des Busses berichten Bömmel und Claudia ihren Freunden von den Vorkommnissen der letzten Stunde. Schließlich wendet sich Michael an Kemal. Ein offenes Wort, Kemal. Du warst es nicht? Ich war es nicht. Wann soll ich es auch getan haben? Ja, wann? Kinder. Zwei von unserer Klasse waren allein im Zimmer, und zwar Klaus und Jürgen. Sie sind gleich nach Ende der Keilerei losgezogen und Jürgen hat Klaus verarztet. Ich wette, dass sie dabei diesen schmutzigen Trick ausgebotet haben. Das erklärt natürlich auch, wie Jürgen sofort und zielstrebig auf das Etui kommen konnte. Mhm. Zeig mir mal das Etui, Kemal. Hier. Dachte ich's mir doch. Hier ist mit einer Rasierklinge das Futter aufgetrennt worden. Dabei wurde auch das Leder beschädigt. Seht mal, der Schnitt ist ganz frisch und hell. Michael, du bist klug. Ich habe keine Rasierklinge mit, nicht mal ein Messer. Also, wenn ihr mich fragt, dann haben die beiden Burschen versucht, sich an Kemal zu rächen. Wie ich euren großen Häuptling, unseren Herrn Direktor, kenne, wird er den Füller auf Fingerabdrücke untersuchen lassen. Dann wird sich Kemals Unschuld von selber herausstellen. Er wollte euch nur raushaben aus der Klasse. Er ist sicher der Ansicht, dass sich die Sache von allein klärt. Was soll ich bloß tun? Alle mich halten für einen Dieb. Was soll ich meinen Vater sagen? Was sage ich meine Mutter, wenn sie im Supermarkt davon hört? Du kannst ihnen sagen, dass du es nicht warst und dass wir dir glauben. Wir sind da. Aussteigen. Ja, los. Hey, Ladies first. Kemal hat recht. Also müssen wir etwas für ihn tun. Alles muss bis ins Kleinste aufgeklärt werden. Der geringste Verdacht muss ausgeräumt werden. Und dafür werden wir sorgen. Hab keine Angst, Kemal. Wir Funkfüchse werden die Sache schon ritzen. Ich danke euch so sehr. Komm doch heute Nachmittag zu uns. Wir wollen Tischtennis spielen. Na, wenn ich darf. Natürlich. Auf Wiedersehen, Kemal. Ciao. Bis später. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Er spricht nicht genug Deutsch und hat überhaupt keine Freunde. Natürlich hat er. Seit heute uns. Er ist ein prima Kerl. Intelligent und höflich. Er könnte alles schaffen, wenn man ihm behilflich wäre. Wir müssen Klaus und Jürgen überwachen und feststellen, ob sie noch etwas gegen Kemal im Schilde führen. Wir müssen ihnen eine Falle stellen. Gut. Ich denke, dass die beiden heute wieder einmal an Jürgens Moped herumbasteln. Wenn ich zufällig vorbeifahre, natürlich mit dem Funksprechgerät, kann ich sie unter Kontrolle halten und euch Bescheid geben, falls sich etwas tut. In Ordnung. Wie wär's mit Treffpunkt 15 Uhr hinter dem Wäldchen am Hochhaus? Ich bringe ebenfalls meine Handgurke mit. Dann sind wir bestens ausgerüstet. Die Freunde trennen sich. Auf Michael und die Geschwister wartet ein liebevoll zubereitetes Mittagessen. Bömmel muss sich einen Rest von gestern Abend aufwärmen. Seit dem Tod der Mutter passiert das öfter mal. Da muss Vater Jeitz über Land fahren, weil bei irgendeiner Tankstelle etwas defekt ist. Bis 15 Uhr bleibt noch ein wenig Zeit für die Schularbeiten. Als Bömmel am Treffpunkt anlangt, sieht er nur Michaels Mofa im Gebüsch. Funkfuchs 1 an Fuchs 3, kommen. Fuchs 3 an Fuchs 1, Ohren auf, hörst du mich? Frage, QTH. Fuchs 1 an Fuchs 3, QTH, hoch raus. Unsere Freunde bei Feuerstuhl im Hof. Ich gehe jetzt rüber, Roger. Fuchs 1 an Fuchs 3, gut. 74, QRX, so schnell wie möglich. Ein Laufstil hast du, beneidenswert. Wo ist Delfin? Die backt Pflaumenkuchen. Was gibt's von Michael? Er hat die beiden Burschen im Blickfeld. Sicher meldet er sich gleich wieder. Ich muss auf Empfang bleiben. Pflaumenkuchen, wenn ich dran denke. Ganz frisch. Womöglich mit Schlagsahne. Wenn du nur nicht so viel essen... Fuchs 1, komm an. Fuchs 1 und Fuchs 3, ich höre dich gut. Was ist los? Fuchs 1, die beiden fahren jetzt los. Es sieht so aus, als wollten Sie Kira einen Besuch abstatten. Wir müssen ihn warnen. Verflixt und zugenäht. Jetzt haben wir keine Chance, Kemal rechtzeitig zu warnen. Sie werden auf alle Fälle vor uns dort sein. Wieso, natürlich haben wir die. Ich habe Claudia eingeschärft, die Handgurke in der Küche neben sich zu legen und auf Empfang zu bleiben. Dann müssen wir sie ja kriegen. Funkfuchs 1 und Fuchs 2, kommen! Es dauert eine Weile, ehe Claudia darauf kommt, dass die quäkende Stimme auf dem Küchentisch einem Funkfuchs gehört. Sie bekommt das Kommando, mit Handgurke zu Kemals Wohnung zu fahren. Umgehend nimmt sie ihr Fahrrad und saust zu dem Hochhaus. Dort drückt sie auf den Klingelknopf neben dem Schild Ahmet Yurtigür. Niemand meldet sich. Wo mag Kemal nur sein? Ob Kemal auf dem Spielplatz ist? Hallo Kemal, ich bin's, Claudia. Guten Tag, Claudia. Erwirrt es nichts heute Nachmittag? Doch, sicher. Nur habe ich gerade von Michael und Bemmel gehört, dass die beiden Sitzenbleiber zu dir wollen. Wir können ruhig hierbleiben und sie erwarten. Aber danke, dass du mich gewarnt hast. Ist das nicht ein schöner Knüppel, Claudia? Ja, und es ist jetzt sowieso zu spät abzuhauen. Wollt ihr zu mir? Klar wollen wir zu dir, Kanacke. Ich wollte ihr auch dein hübsches blaues Auge verpassen. Verschwindet ihr beiden, sonst machen wir euch Beine. Ich sterbe fast vor Angst. Aber vorher mache ich dich so klein mit Hutkanacke. Macht eine Fliege, ihr Blödmänner. Ihr seid doch wirklich zu dumm. Wisst ihr, was die Analyse ergeben hat? Zwei Arten von Fingerabdrücken, aber keiner von Kemal. Jawohl, mein Vater hat schon an die Schulverwaltung geschrieben. Ich schätze, damit ist euer zweites Gastspiel in der 8. beendet. Ach was, wir glauben keine Mädchen und dir Ziege schon gar nicht. Also hebt eure Hintern hoch und packt euch. Aber erst bekommt dieser Knilch seine Abreibung. Möchtest du etwas mit dieses hübsche Knüppel haben? Wir kommen wieder. Verlass dich drauf. Also um 4 bei uns, Kemal. Es gibt frischen Pflaumenkuchen. Danke, Claudia. Ich werde kommen. Claudia schwingt sich auf ihr Rad. Und ihr langer, goldener Pferdeschwanz weht lustig im Fahrtwind. Sie fährt in Richtung Waldrand, wo sie Bohne, Michael und Bömmel finden will. Jetzt steigt sie ab, um das Rad den Rest des Weges zu schieben. Doch da stürzen sich aus dem Dickicht Jürgen und Klaus auf sie. Ah, was meinst du, was wir jetzt mit dir machen? Verschwinde, Polyphem, sonst kannst du was erleben. Ich höre immer Poli. Wohl gefehlt, als wir die Odyssee durchgenommen haben, wie? Jetzt kommt es darauf an, dass Claudia Zeit gewinnt, bis die Funkfüchse zur Stelle sind. Vielleicht erinnerst du dich dran, Klaus Hartens. Dieser Polyphem hatte nur ein Auge, wie du auch. Und das wurde ihm von Odysseus mit einem glühenden Pfeil ausgestochen. Hör dir das an. Du meinst doch wohl nicht diesen gelehrten Typ aus der 9., der mit dem Nasenfahrrad, Michael oder wie er heißt. Den pusten wir mit einem Atemzug um und lassen ihn unter dem Arm verhungern. Großmäuler, her mit dem Rad! Claudia und die beiden Angreifer geraten in ein schlimmes Handgemenge. Claudia bleibt nichts weiter übrig, als davonzulaufen. Ganz dicht hinter sich hört sie das Keuchen von Jürgen und Klaus. Da ertönt ein gellender Pfiff. Claudia und die Verfolger bleiben stehen. Kemal springt vom Rad und stürzt sich auf die Jungen. In der folgenden erbitterten Keilerei gellen Schreie und abenteuerliche Flüche werden ausgestoßen. Schließlich haben die beiden Burschen die Oberhand gewonnen. Und erst als sich Kemal nicht mehr wehrt, lassen sie von ihm ab. Kemal, du blutest ja. Deine Nase, dieser Riss auf der Stirn. Kemal, ich bin's, Claudia. Ich rufe einen Krankenwagen. Nicht Krankenwagen, nicht gleich wieder klar. Aber der Riss über der Augenbraue muss genäht werden. Oh, wie das blutet, Mensch. Lass nur, das kann meine Mutter mit Elfpflaster. Ich rufe die anderen Füchse. Funkfuchs 2 an alle Füchse, kommen! Funkfuchs 2 an alle Füchse, kommen! Fuchs 1 an Fuchs 2, was ist gleich los? Wo steckt ihr? Frau Jürtigür sagt, sie hätte dich bei Kima gesehen und er sei kurz nach dir fortgeradet. Break, quatsch doch keine Opern. Wir sind am Waldrand, nahe am Weg zur Hochhaussiedlung. Die beiden Burschen haben Kemal überfallen. Wir brauchen dringend Pflaster. Fuchs 1 an Fuchs 2, wir kommen, Roger! Die kommen gleich, Kemal. Ich hole in der Zeit dein Rad. Bleib ruhig liegen. Wie sieht's aus? Sie haben Kemal kampfunfähig gemacht. Eigentlich waren sie hinter mir her. Kemal ist mir gefolgt und zu Hilfe gekommen. Da haben sie sich auf ihn gestürzt. Sie sind über den Waldweg verschwunden. Mann, oh Mann, haben sie dich aber verrollt. Das tut sicher ordentlich weh. Nur wenn ich lache. Und Humor hat der Mensch auch. Das sind Michael und Bohne. Hier, ein Leukoplast. Sag mal, wie machen wir das denn am besten? Claudia, halt den Riss zusammen. So, das hält die Sache gut zusammen. Jetzt können wir gehen. Au, au weh. Meine Rippen tun entsetzlich weh. Ich kann noch nicht laufen. Lass mich mal. Punkt Fuchs 1 an Delta Kurfürst 7, kommen. Delta Kurfürst 7 an Fuchs 1. Ich höre dich gut. Sitze schon seit einer Stunde in der Funkbude. Habe gute Verbindung. Was ist los? Was kann ich tun? Fuchs 1 an Delta Kurfürst 7. Wir haben einen Kranken. 10 bis 20, Waldrandweg. Nahe dem Kinderspielplatz. Er kann nicht laufen. Kannst du ihn abholen und heimbringen? Delta Kurfürst 7 an Fuchs 1. Verstanden. Komm in 10 Minuten. Roger. Feiern Füchse für die Fastnacht oder fördern Vieh mit fremder Flaschen? Fuchs 1 am Kurfürst Delta 7. Versuche mir verständnislosen Vater vorsichtshalber vollkommen vorzustellen. Danke, Old Man. Roger. Mein Vater wird in 10 Minuten hier sein und dich und dein Rad nach Hause bringen. Dankeschön. Nun kann ich leider noch nicht heute Nachmittag durchkommen. Ich hatte mich schon so darauf gefreut. Das ist nicht aufgehoben. Auf jeden Fall bringe ich dir morgen ein Stück Pflaumenkuchen mit in die Schule. Aber sag mir noch, Kemal, warum bist du mir gefolgt? Ich sah vom Hochhausdach, dass die beiden Jungen dir auflauerten und dir dann folgten. Ich hab dir sehr zu danken, Kemal. Es ist schon nach 4 und wir sind immer noch nicht beim Kaffee. Eure Mutter wird sauer sein, dass wir zu spät kommen. Mhm. Hast recht. Am besten laufe ich sofort los und sage Bescheid, dass wir in etwa 10 Minuten versammelt sind. Das ist gleich wieder ein gutes Training für mich. Kemal, das ist mein Vater. Dieses Kemal Jürtüge, Vater. Kemal hat sich die Rippen verstaucht. Ich habe eigentlich nichts von einem Wirbelsturm gehört, in den du doch offensichtlich hineingeraten bist. Junge, Junge, Junge, Junge. Na komm, lass sie ins Auto tragen. Er wohnt im Hochhaus hinter der Papageiensiedlung. Alles klar, bis nachher. Als Bömmel, Michael und Claudia ihre Räder neben der Garage von Beckers abgestellt haben und um das Haus herum auf die Terrasse gehen, schnüffelt Bömmel schon begeistert den herrlichen Kuchenduft. Oh Mensch, wie der Pflaumenkuchen duftet. Mhm. Guten Tag, Herr Direktor. Tag, Herr Direktor. Guten Tag, Jochen. Hallo, Michael. Schön, dich zu sehen. Oberstudienrat Hämmerle hat mir heute Morgen von den 4 Einsern berichtet, die du im ersten Halbjahr in Physik bekommen hast. Reiner Zufall, Herr Direktor. Das kann jedem mal passieren. Habt ihr gehört? Es ist ihm passiert. Ich wollte, sowas passierte mir auch mal. Vielleicht solltest du dem Zufall nachhelfen, mein Sohn. Nicht beim Pflaumenkuchen solche Themen, großer Häuptling. Er ist nun mal ein Läufer, kein Genie. Wolltet ihr nicht auch Kemal einladen? Ach, das ist eine Geschichte für sich. Die beiden Pflegel, die ihn des Diebstahls bezichtigt haben, schlugen ihn vorhin zusammen. Das ist doch... Ich werde sie mir morgen vornehmen. Und das alles nur, weil er mir helfen wollte. Bitte misch dich noch nicht ein, Vater. Sie würden ihre Wut nur weiter an Kemal auslassen. Wir wollen sie erst überführen. Auf jeden Fall müssen wir die beiden aufs Kreuz legen, damit sie bald schon unserer Penne verschwinden. Ich denke, ich werde sie belauschen. Da, wo sie immer an dem Mofa herumbasteln. Mit der Stinorette haben wir ja schon oft gute Wirkung erzielt. Wenn sie dich erwischen, werden sie Hacksteak aus dir machen. Ja, ich werde dauernd mit euch über die Handgucken in Verbindung stehen. Ihr werdet in der alten Hütte mitten im Feld auf der Lauer liegen und mir im Notfall beispringen. Verstecken kannst du dich in den Jasminbüschen, die bei den großen Müllcontainern stehen. Also los. Und Claudia? Die lassen wir heute mal außen vor. Ihr fahrt schon vor. Ich hol meinen Mofa. Ihr geht in die Hütte, ich an meinen Platz. In genau 15 Minuten rufe ich euch. Bömmel und Bohne untersuchen das Gelände, auf dem Michael seinen Beobachtungsposten einnehmen will. Sie selbst ziehen sich aufs Feld zurück. Michael stellt sein Mofa in sicherer Entfernung ab und macht seine Handgurke sprechbereit. Bömmel kann den Freund sehen und beginnt ihn zu rufen. Fuchs 3 und Fuchs 1, habe Ausgangsposition erreicht. Wie sieht es am Objekt aus? Fuchs 1 an Fuchs 3. Objekt überprüft. Alles okay. Hinter dem mittleren Müllcontainer hast du gute Deckung. Der Hof ist frei. Wir haben den Ausgang zum Hof, durch den unsere beiden Burschen kommen müssen, voll unter Kontrolle. Du kannst jetzt... Na, dann will ich mal. Ob ich wohl Glück habe, dass die beiden Knaben gerade heute wieder etwas aushacken? Fuchs 3 und Fuchs 1. Habe Beobachtungsposten bezogen. Gutes Versteck. Die Stenorette ist einsatzbereit. Fuchs, Sie kommen aus dem Plan aus der Wehr raus und biegen in den Hof an. Roger. Fuchs 3 und Fuchs 1. Ich schalte jetzt aus und gehe so bald wie möglich auf Empfang. Melde mich, wenn es Neues gibt. Roger. Klaus und Jürgen wuchten aus einer Garage Jürgens Moped ins Freie. Es wird aufgebockt und nach sammeln sich auf einem alten Lappen die Einzelteile des Motors. Lang und breit wird über die Arbeit am Moped gesprochen. Schließlich wird es für den lauschenden Michael aber interessant. Ob er uns verpfeift? Wie uns verpfeift. Man, dieser Kanacke Kemal, wer sonst? Der wird sich hüten. Und was machen wir, wenn der direkt meine Fingerabdrücke auf dem Füller sieht und Kemals nicht? Das war so ein fauler Trick von ihm. Meinst du, die Polizei würde auf so eine blöde Sache eingehen? Da hätte sie viel zu tun. Aber das Mädchen... Ach, wir müssen dem verdammten Kerl einfach zeigen, wer der Stärkere ist. Wir werden ihn in einen so dicken Schlamassel reinreißen, dass er froh ist, so rasch wie möglich hier wegzukommen. Und wie? Heute Abend werden wir bei seiner Familie mit unseren Schleudern die Fenster zerballern. Wenn er dann noch nicht die Schnauze voll hat, werden wir ihm ein weiteres wertvolles Teil in seine Klamotten schmuggeln. Vielleicht meine goldene Uhr von der Konfirmation. Fein, aber wir müssen höllisch auf diese Funkfüchse aufpassen. Na, die werden wir ablenken. In der großen Pause rufen wir Bömmel an und sagen, sein Vater wäre verunglückt. Dann haben sie genug mit sich selber zu tun. Michael reichen diese Auskünfte. Klaus und Jürgen schaffen das Moped in die Garage und so kann sich Michael ungesehen zu seinen Freunden absetzen. Mensch, hat das lange gedauert. Wir haben schon gedacht, sie hätten dich erwischt. Ach, wo denkt ihr hin? Es hat bloß etwas länger gedauert, ehe sie mit dem herausrücken, was uns interessiert. Hört mal mein Band. Ich muss es nur eben zurückspulen. Natürlich sind die Funkfüchse sehr glücklich über Michaels Ernte. Besser hätten sich Klaus und Jürgen gar nicht äußern können, um ihr Unrecht zu dokumentieren. Auf dem Rückweg erläutert Michael, wie es nun am besten weitergeht. Wir haben schon besprochen, was du zu tun hast. Ich habe eine schöne Bandaufnahme von Martinshorn eines näherkommenden Polizeiwagens. Die wirst du heute Abend ablaufen lassen, wenn du von uns Bescheid bekommst, dass die Kerle sich anschicken, die Fensterscheiben zu zerschießen. Das ist für 9 Uhr abends geplant. Und dann verpassen sie in eine tüchtige Abreibung. Eben nicht. Dann merken sie ja, dass wir von ihrem Plan wissen. Heute Abend müssen wir sie nur verjagen. Und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt, ehe auch nur eine Scheibe zu Bruch gegangen ist. Pünktlich verstecken sich Bömmel und Claudia auf dem schmalen Fußweg, der hinter den Garagen entlang führt. Michael und Bohne beziehen ihren Beobachtungsposten auf dem Hof des Hochhauses. Funkfuchs 3 und Fuchs 1, kommen! Wenn wir euch Signal geben, schaltest du die Stenorette ein, Claudia, und drehst nach und nach den Lautstärkenknopf herauf, bis es laut genug ist. Dabei gehst du bis zur Ecke der Garagenwand und hältst die Stenorette kurz um die Ecke. Dann tönt es so, als wäre der Peterwagen schon eingetroffen. Funkfuchs 3 und Fuchs 1, kommen. Funkfuchs 1 und Fuchs 3 hören dich gut. Alles klar, wir bleiben auf Empfang. Wir können die Straße nicht sehen und sind auf eure Meldung angewiesen. Fuchs 3 und Fuchs 1, wir melden uns. Da sind sie. Fuchs 2 und Fuchs 1, sie kommen, Roger. Fuchs 1 und Fuchs 2, verstanden. Warten auf euer Zeichen zu Beginn der Aktion, Roger. Schau, Michael, sie sind es tatsächlich. Sie stellen sich gegenüber von Jürtegürs Tür auf und holen die Schleudern aus den Taschen. Aktionsbeginn jetzt. Mach schon, die kommen direkt hierher. Die schnappen uns. Nicht sie fort. Jürgen und Klaus springen auf und rennen los. Sie überspringen die Büsche und verschwinden durch das Nachbargrundstück. 5, 6, 1 alles in Ordnung. Sie haben nur Hacken und Staub gesehen. Sie sind wie ein geölter Blitz verschwunden und haben sogar ihre Knatterkiste stehen gelassen. Fuchs 2 und Fuchs 1, kommt doch zu uns. Das hättet ihr sehen sollen. Sie haben fast ihre Schuhe verloren. Ihre Socken. Du bist der Größte, Michael. Das war deine Idee. Naja, jetzt sollten wir uns das Moped ansehen. Ich schiebe es mal dort unter die Laterne. Okay. Ja. Was haben die Herren wohl alles so bei sich? Aber guck mal hier. Das ist doch die Anstecknadel aus Silber, mit der Marion Runge so angegeben hat. Ja. Hier steht MR, Marion Runge. Die müssen wir ihr zurückgeben. Die lassen wir hübsch in der Werkzeugtasche. Wieso? Es wäre immerhin möglich, dass sie diese Brosche auch in Kemals Tasche verstecken wollen. Ich habe eine Idee. Böhmel hat eine Idee. Heute Abend bleibt uns aber auch nichts erspart. Blöd, Mann. Wir werden der Polizei melden, dass hier ein herrenloses Moped rumliegt. Die Polizei wird natürlich die Taschen durchsuchen, um den Besitzer festzustellen. Alle Dinge, die in den Satteltaschen sind, werden notiert. Kapiert? Du bist ja toll. Das ist eine super Idee. Stellt euch vor, man findet die Brosche, die heute die Polizei notiert hat, morgen früh in Kemals Tasche. Also rasch weg mit dem Moped und hinter der Straße in den Graben, damit sie es nicht finden, wenn sie vor der Polizei zurückkommen. Und wenn sie kommen und sehen, dass das Moped nicht mehr an derselben Stelle steht? Na, dann werden sie annehmen, dass der Peterwagen, den sie gehört haben, es bereits mitgenommen hat. Bohne spurte zunächst zur Telefonzelle und berichtet der Polizei davon, dass ein Moped herrenlos im Graben liegt. Er beschreibt genau die Stelle, hängt aber auf, als er nach seinem Namen gefragt wird. Bald kommt dann auch ein Polizeiwagen. Die Besatzung leuchtet die Umgebung ab und verlädt schließlich das Moped. Nicht viel später pirschen sich Klaus und Jürgen heran. Verdammt, Klaus, mein Moped ist weg. Das muss ich der Polizei melden. Ich habe ein verdammt mieses Gefühl in der Magengegend. Ja, und auch sonst bist du ein elender Angsthase. Wenn wir dem Kanaken morgen einen letzten Denkzettel verpassen wollen, dann müssen wir das kleine Risiko mit dem Moped in Kauf nehmen. Morgen legen wir Kemal die Brosche in die Tasche und geben Marion einen Wink. Oder so ähnlich. Also schön. Dann ruf die Polizei an und melde den Verlust. Na, habt ihr gehört? Mensch, wir sind im Bilde und können den Spieß umdrehen. Ob Kemal in dieser Nacht wohl ahnte, dass die vier Funkfüchse alle ihre Gedanken zusammennehmen würden, um ihm die letzte große Chance, von der er gesprochen hat, zu ermöglichen? Am nächsten Morgen treffen die vier im Bus Kemal. Guten Morgen, Kemal. Wie geht's dir? Na, schon viel besser, Claudia. Der Doktor hat mir erlaubt, zur Schule zu gehen. Na, heute muss ich auch mein Referat halten. Du musst die beiden im Direx melden. Nein, diese Sache werde ich auf meine Weise regeln. Dann viel Glück, Kemal. Auf uns kannst du dich jedenfalls verlassen. Danke. Wieder auf den Beinen, Kanacke? Nicht hinschauen, Kemal. Au! Oh, das tut mir aber kein bisschen leid. Wie dumm, dass dein Fuß gerade im Weg war. Nix da, mein Freund. Halt dich ruhig. Es könnte sonst sein, dass ich dich stinke auseinandernehme und nachsehe, wie du innen beschaffen bist. Wenn du hoffst, bei dem ein Herz zu finden wie bei anderen Menschen, dann bist du schief gewickelt. Der hat an dieser Stelle einen gekochten Schinken in der Brust. Abgebrüht und eiskalt. Michael und Bohne gehen heute nur ungern in ihre 9. Klasse, während die drei anderen in der 8. verschwinden. Zunächst hat die 8. Deutsch bei Direktor Becker. Nach einer kurzen Rede von Direktor Becker beginnt Kemal mit seinem gut vorbereiteten Referat über das türkische und osmanische Reich. Es ist für alle spannend, von der Geschichte dieses einst riesigen Reiches zu hören. Auch lernen die Schüler der 8. Klasse noch Wissenswertes über die Errichtung der modernen Türkei unter Mustafa Kemal Pascha, genannt Atatürk. Am 23. April 1920 wurde in Ankara die erste türkische Nationalversammlung einberufen. Nun, mir scheint, dass das Wort Kanake für ein solches Volk und für seine Menschen nicht am Platze ist. Es ist übrigens kein Schimpfwort, sondern stammt aus dem hawaiischen Stammwort Kanaka, was so viel wie Mensch bedeutet. Und nun zu Kemals Vortrag. Das war ganz einfach eine Eins. Eigentlich wollte Bömmel sich ja während der Pause im Geräteschrank verstecken, um so möglichen Untaten von Klaus und Jürgen zuvorzukommen. Leider wird er daran jedoch gehindert. Jochen Jeitz, bitte komm mal mit mir ins Direktorzimmer. Ja, sofort. Setz dich, Jochen. Danke. Was ist eigentlich mit Kemal Yurtigur? Hat er wirklich gestohlen? Niemals, Herr Direktor. Wir haben herausbekommen, dass das Versteck in der Rückseite des Schreibetuis mit einem Rasiermesser frisch aufgeschnitten worden war. Wir werden beweisen, dass Kemal völlig unschuldig ist. Wir? Das sind wohl die Funkfüchse. Ja, Herr Direktor. Und wir werden es schaffen. Ich freue mich, dass sich die Funkfüchse für einen türkischen Kameraden einsetzen. Wir tun unser Möglichstes, Herr Direktor. Jetzt aber nicht so viel los. Womöglich haben die Kerle schon acht. Michael, wie gut, dass du da bist. Psst. Also was ist? Kannst du was sehen durchs Schlüsselloch? Sie sind in der Klasse. Jetzt geht einer zu Kemals Tisch. Den anderen kann ich nicht sehen. Der eine ist Klaus. Er nimmt jetzt Kemals Tasche, holt die Brosche aus seiner Hosentasche, greift in Kemals Tasche und... Ah! Los, nicht zu mir rein! Hey! Aua! Aua, meine Hand! So helft mir doch! Klaus rast wie ein Derwisch durch die Klasse und schlenkert verzweifelt seine Hand, an der etwas hängt. Eine Mausefalle. Kemals Tasche liegt auf dem Boden und alle Sachen sind herausgefallen. Au. Lauf zum Klo, vielleicht hilft kaltes Wasser. Bömmel und Michael, was wollt ihr? Wir haben nur die Tasche von Kemal durchsucht. Klaus hat diese Brosche darin gefunden, die Marion vor 3 Tagen vermisst hat. Kemal muss sie geklaut haben. Ah, so ist das. Klaus hat sie nicht gefunden, sondern hineingelegt. Klaus wollte Kemal noch einmal mit einem solch üblen Trick fälschlich beschuldigen. Aber Kemal war schlauer als ihr beide zusammen. Er hat euch überführt. Was wollt ihr eigentlich von mir, hä? Ist euch der Kanake tatsächlich lieber als wir? Das fragst du noch? Kemal ist ein guter Kerl. Er ist in allem besser als ihr. Und dass er Türke ist, dafür kann er so wenig wie du dafür, dass du Deutscher bist. Die Türken sind ein altes Kulturvolk. Wenn du zugehört hättest, dann wüsstest du es jetzt. Du erbärmlicher Lügner und Dieb. Hat es geklappt? Kemal hat mir von der Mausefalle erzählt. Es hat. Hier kommt der Held der Geschichte von der Mausefalle am Finger eines Bösewichts. Ich gehe jetzt sofort den Direx holen. Nicht nötig, Mömmeljals. Das hat mein Sohn Dieter schon besorgt. Michael und Dieter, ihr geht jetzt am besten in eure Klassen zurück. Und ihr von der 8. setzt euch schleunigst. Entschuldigen Sie, Herr Kollege, dass ich so einfach ein Stück von Ihrer Mathematikstunde benutze. Aber offenbar wurde abermals an der Schultasche von Kemal Yurtigur manipuliert. Und zwar hat dieser Junge da, Klaus Harpens, das Claim salzen wollen, wie man wohl im Wildwest-Jargon sagt. Aber er hat dabei eine in Kemals Tasche befindliche Höllenmaschine übersehen. Er ist in eine Mausefalle geraten. Oh, ich werde ihn anzeigen wegen Körperverletzung. Darf er denn? Du bist jetzt still. Die Fragen stelle ich. Wie kommt es, dass du dich wieder an Kemals Tasche herangemacht hast? Weil wir den Türken in Verdacht hatten, ja, auch die Brosche von Marian Runge gestohlen zu haben. Ich wollte nur nachsehen und da passierte das. Er wollte mir die Brosche dort hineinlegen. Die Funkfüchse haben die beiden gestern Abend belauscht und erfahren, dass sie es heute tun wollen. Das ist also die Brosche, Marion? Dann wäre das also klar. Er hat sie geklaut. Ich möchte keine Beschuldigungen mehr hören. Ich werde die Sache persönlich untersuchen und wehe, ich finde heraus, dass ihr Kemal bewusst einen Diebstahl anhängen wollt. Herr Direktor, wir können beweisen, dass diese Brosche von Klaus in Kemals Tasche praktiziert wurde und dass die beiden gestern Abend um 10 Uhr die Brosche noch hatten. Wie das? Die Brosche ist seit gestern Abend auf dem Polizeirevier aktenkundig. Gestern Abend ist das Moped von Jürgen dort als Fundsache aufgetaucht und unter den registrierten Sachen befand sich auch die Brosche. Das wird sich gleich feststellen lassen. In der Pause wird Kemal für seine gute Idee beglückwünscht. Auch Michael und Bohne hoffen, dass nun nach dem Anruf bei der Polizei der Spuk endlich vorbei sein wird. Klaus und Jürgen werden wohl vom Gymnasium fliegen, wenn sich endgültig herausgestellt hat, wie unglaublich gehässig sie sich gegenüber einem Mitschüler benommen haben. Michael und Bömmel werden gegen Ende der großen Pause in das Zimmer des Direktors gerufen. Ich muss euch enttäuschen. Es ist keine Rede von einer Brosche. Alles mögliche Zeug haben die Polizeibeamten auf dem Revier zu Protokoll genommen. Ausgerechnet ein Schmuckstück haben sie vergessen. Na, dann haben Klaus und Jürgen sie eben auf der Wache an sich genommen, ohne dass sie registriert wurde. Was zu beweisen wäre. Sie wollen die beiden also nicht hinauswerfen, Herr Direktor? Wie könnte ich das? Hier steht Aussage gegen Aussage. Da müsst ihr erst Beweise bringen. Und nun ab in die Klassen. Aber wir haben die Brosche gestern Abend gesehen. Sie war in der Satteltasche. Wir haben die Taschen selbst durchsucht, ehe wir die Polizei anriefen. Ihr habt was? Wir haben die Taschen gefilzt. Das konnten wir, weil Klaus und Jürgen die Fensterscheiben bei Jürtigürs einschmeißen wollten. Dabei haben wir sie überwacht und sie mit dem Geheul von Martinshorn verjagt. Natürlich muss Herr Direktor Becker nun die ganze Räubergeschichte in aller Ausführlichkeit erfahren. Ach, ihr Funkfüchse. Ich muss gestehen, dass ihr bis jetzt, wenn auch einmal am Rande der Legalität, gut gearbeitet habt. Und wenn mir auch im Augenblick jede Handhabe fehlt, die beiden Schüler von der Schule zu verweisen, so hoffe ich doch, dass sich alles rasch aufklärt. Das alles bleibt vorläufig unter uns, klar? Ist klar, Herr Direktor. Heute Nachmittag werden wir im Polizeirevier aufkreuzen und nach des Rätsels Lösung suchen. Ehe sich die Funkfüchse an diesem Nachmittag treffen, um das Verschwinden der Brosche aufzuklären, wird Bömmel von Klaus und Jürgen erwartet, die ihm wutschnaubend eine ziemlich fürchterliche Abreibung verpassen. Natürlich kann sich Bömmel auf die Dauer nicht gegen zwei ältere Jungen behaupten. Erst ein Nachbar, der das Kampfgetümmel im Garten der Jeitz bemerkt hat, erlöst Bömmel von seinen Peinigern. Vor der Polizei trifft Bömmel dann auf seine drei Freunde, die ihn besorgt ansehen. Oh, bist du im Bau hinten das Dreschmaschine gefallen? Es waren insgesamt 4 Dreschflügel mit 2 Körpern dran. Und sie wurden von unseren speziellen Mieslingen Klaus und Jürgen geschwungen. Schrecklich, wo denn? Mensch, erzähl! Was gibt es da groß zu erzählen? Die haben mir hinter unserem Haus aufgelauert. Und hast du nicht gesehen, ging es auch schon los. Ich habe auch ein paar Mal kräftig hingelangt. Und werde mich noch bei jedem Einzelnen besonders bedanken. Und das wird so sein, als sei der Deckel von der Hölle geflogen. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Wir möchten zu Polizeimeister Angerer. Er hat gestern eine Fundsache bearbeitet, zu der wir noch etwas zu sagen haben. Ist das richtig im ersten Stock, Zimmer 36? Ja, geht nur rauf. Na, was gibt's? Herr Polizeimeister, wir haben ein Problem. Sie haben heute Morgen mit Herrn Studiendirektor Becker gesprochen über ein Moped, das gestern Abend als Fundsache bei Ihnen gelandet ist. Herr Direktor Becker hat danach gefragt, ob auch eine silberne Brosche im Fundprotokoll aufgeführt ist. Ja, ich erinnere mich. Heute Morgen ist aber mein Kollege Meister hier im Dienst gewesen. Er hat dann wohl auch mit Direktor Becker gesprochen. Er hat natürlich Einsicht in die Unterlagen von gestern Abend. Und es ist richtig, dass die silberne Brosche nicht aufgeführt worden ist. Sie erinnern sich an die Brosche? Ja, sicher. Ich hatte ja den gesamten Tascheninhalt des Mopeds auf dem Schreibtisch. Das ist so üblich. So kann man oft den Besitzer einer Fundsache ermitteln. Und warum kommt die Brosche dann nicht im Fundprotokoll vor? Da konnte sie nicht drin sein. Die Sache war ganz einfach so. Wir waren gerade dabei, das Protokoll in die Maschine zu klappern, als sie eintrafen. Sie, damit meine ich den Besitzer des Mopeds und seinen Freund. Der Besitzer heißt Jürgen Meyer. Er bestätigt als eingetragener Besitzer der Maschine, dass alles vorhanden war, was sich in den Taschen befunden hat. Dazu gehörte auch die Brosche und einige andere Dinge, die wir noch nicht aufgenommen hatten. Wir konnten den Fundbericht abschließen und Jürgen Meyer hat ihn unterschrieben. Das war in Ordnung so. Und damit haben wir uns weitere zeitraubende und überflüssige Schreibarbeiten erspart. Dankeschön. Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Damit können wir nun einen sehr wichtigen Wahrheitsbeweis antreten und ein Mensch wird glücklich sein können. Ich stehe euch gern zur Verfügung, wenn es tatsächlich so wichtig ist. Überglücklich verlassen die vier Freunde das Polizeigebäude. Sie freuen sich auf den Hochgenuss, der ihnen noch bevorsteht. Vater Jeitz, Old Man, wie ihn sein Sohn Bömmel nennt, hat die Funkfüchse zu einem Teneriffa-Abend eingeladen. Herr Jeitz ist viel in der Welt herumgekommen und hat von überall Geschichten und Kochrezepte mitgebracht. Angeregt unterhalten sich die Freunde auf dem Weg durch das Birkenwäldchen. Also dann sind es 3 Zentiliter Milch. Ach Quatsch, und nicht Milch, da kommt doch keine Milch rein. Natürlich kommt da Milch. Still, da schleicht jemand. Die beiden Gestalten kommen mir so vor wie die Dreschflegel, die mir aufgelauert haben. Wir wollen uns verstecken. Vielleicht führen sie eine interessante Unterhaltung. Ja. Kommt hier hinter die Hecke. Komm, wir pflanzen uns hier auf den Baumstamm. Das ist gemütlich. Sag ich dir, wir sollten jetzt einen letzten Schlag starten, um den Kanaken zur Strecke zu bringen. Übermorgen ist Muttertag. Wir werden morgen spät abends den kleinen Fliederbaum von Dr. Steffens plündern und absägen. Dabei lassen wir Kemals Taschentuch liegen und legen mit ein paar Fliederblättern und Blüten eine Spur zu Kemals Wohnung. Aber Kemal wird den Strauß gar nicht haben. Natürlich, weil wir ihn nämlich in die Waschküche hinter die Maschine von Frau Jürtigür legen. Dort wird Dr. Steffens den Strauß finden. Was meinst du, was der mit Kemal anstellt? Der hat sich doch immer so mit seinem Garten. Weißt du noch, als wir die Wedel von seinem Steppengras abgeschnitten haben? Ich dachte, der kriegt einen Herzinfarkt. Beinahe geplatzt ist er wie ein angestochener Luftballon. Ja, was meinst du? Meinst du, 9 Uhr ist die richtige Zeit dafür? Das ist genau richtig. Der Doktor wird fernsehen und Kemal darf später auch nicht mehr raus. Wieso Kemal? Na, den brauchen wir doch. Sobald wir den Strauß in der Waschküche deponiert haben, rufen wir Kemal herunter, schellen bei Dr. Steffens und legen ihm einen Zettel mit einem Hinweis vor die Tür. Den findet er, rennt zum Hochhaus und trifft dort Kemal, der vor dem Haus wartet. Und du meinst, das funktioniert? Natürlich, die Waschküche ist nie abgeschlossen. Und um ins Haus zu kommen, brauchen wir nur irgendwo zu klingeln. Die Funkfüchse haben genug gehört. Mit äußerster Vorsicht ziehen sie sich aus ihrem Versteck zurück. Erst außerhalb des Wäldchens beginnen die Füchse mit der Beratung. So, wir werden jetzt zum großen Häuptling gehen und ihm berichten, dass die Brosche doch da war. Ja, dein Vater kann sich beim anderen erkundigen und die Geschichte mit morgen Abend... Ich finde, wir sollten vorläufig noch den Mund halten. Der Plan mit dem Flieder kommt uns doch wie gerufen. Lass sie ruhig alles so beginnen, wie sie das vorhaben. Wir können im passenden Moment den Doktor herausklingeln, damit er die beiden selber erwischt. Für alle Fälle werde ich aber mit der Kamera zur Stelle sein. Diese Sache in Verbindung mit der Brosche wird ihren endgültigen Rausschmiss sichern. Genau. Und Kemal wird bei uns eine echte Chance haben, die Schule mit Erfolg abzuschließen. Kommt rein, es riecht schon hier draußen so, als ob mein Vater alles fertig hat zum Genuss. Mm. Fadendünne Funkfüchse feiern ferne Fiebergegenden, fordern festliche Freizeitmahlzeiten. Kommt rein und herzlich willkommen. Setzt euch schon hin, ich will sehen, ob ich noch was helfen kann. Danke. Die Funkfüchse wüssten gern, was es in Teneriffa für uns Schönes gibt. Es sind Eierpfannkuchen. Und Bananen. Die sind gebraten. Und zwar in Bananenlikör und Rum gebraten. Und mit Puderzucker bestreut. Mein Sohn, hole bitte noch den großen Teller aus dem Kühlschrank. Da ist nämlich noch etwas, was unbedingt dazugehört. Eiscreme. Die Bananen werden in die Pfannkuchen hineingerollt. Dazu isst man immer so ein bisschen Eis. Und zum Nachtisch gibt's flambierte Bananen. Das ist ein Festessen anlässlich des schmählichen Unterganges unserer Freunde Jürgen und Klaus. Es wird ein herrlicher Abend. Herr Jeitz hat beim Bau des Flughafens im südlichen Teneriffa geholfen. In seiner Freizeit ist er durch die Insel gereist und hat eine Menge über die Geschichte des Landes und seiner Bevölkerung gelernt. Seine Dias sind so schön und vielseitig, dass es den jungen Gästen nicht einen Moment langweilig wird. Am Sonnabend hat die 8. Klasse in den letzten 2 Stunden Schwimmen. Na, da ist Claudia, der Delfin, in ihrem Element. Ihre Staffel, in der auch Kemal und Bömmel mitschwimmen, gewinnt mal wieder. Auf dem Nachhauseweg treffen die 4 Funkfüchse und Kemal wieder zusammen. Kemal wird eingeweiht in die Pläne des Abends. Einen Baum wollen Sie abschneiden, der jahrelang gewachsen ist? Nur um mich zu quälen? Wir werden es nicht zulassen, sondern ihn auflauern. Du wirst sie fotografieren, sobald sie eine Dolde abgeschnitten haben und die 2. Stunde in den Händen haben. Mit Aufleuchten des Blitzes wird Claudia Dr. Steffens herausklingeln. Und wir werden die beiden festhalten, notfalls mit Gewalt. Kurz vor 9 treffen sich die 5 Freunde vor dem Garten von Dr. Steffens. Bohne und Michael haben ein Seil lose über den Rasen gelegt, der auf dem Grundstück, das nicht umzäunt ist, eine weite Fläche bedeckt. Da sind sie. Sie sind vorbei. Zieh das Seil straff. Keine Angst, geh mal. Gleich hast du sie. Da, die Schere. Los, gleich haben wir sie. Pack sie. Ja, wir haben sie. Beide sind über das Seil gefallen. Festhalten, Bohne und Bömmel. Ach, Mensch, Kemal, du hast genau richtig abgedrückt. Gerade als sie sich entsetzt umsahen und den großen Fliederast schon in der Hand hatten. Ja. Zwei Flieder, im Garten, Herr Doktor. Wir haben ihnen aufgelauert. Wir haben sie. So, mein Lieber, das ist für dich als Dank für gestern. Ja, hier sind die Fotos von den beiden, Herr Doktor. Gut gelungen, nicht? Es sind übrigens Klaus Harpens und Jürgen Meyer vom alten Gymnasium. Sie haben so viele schlimme Dinge getan, dass wir darauf angewiesen waren, sie zu überführen. Hoffentlich ist jetzt endlich Schluss. Dies hier ist unser Freund Kemal, ein Klassenkamerad. Er hatte am meisten zu leiden unter den beiden. Tatsächlich bleiben die Plätze von Klaus und Jürgen am nächsten Tag und überhaupt für immer leer. Kemal hat nun seine Chance bekommen und wird sich sehr bemühen. Zunächst aber lädt der große Häuptling, Herr Direktor Becker, die Funkfüchse und Kemal am Nachmittag zu einem großen Eisessen in Luigis Eisdiele ein. Michaels Eltern und Bömmels Vater genießen ebenfalls die Künste italienischer Eisherstellung und die Funkfüchse haben endlich Gelegenheit, ausführlich zu erzählen, wie sie Kemal haben helfen können.